Kapitel 3 Donnerstag. Am nächsten Tag klingelt der Wecker wieder um 7:30. Wie jeden Morgen kocht Gassan Kaffee, holt Brötchen und eine Zeitung. Aber heute liest er nur den Sportteil. Dann geht er ins Bad. Gassan duscht, rasiert sich sorgfältig und sieht sich zufrieden im Spiegel an. Gassan sieht auf die Uhr. Ach, erst 9. Da habe ich ja noch viel Zeit. Dann zieht er sich an. Das neue Hemd, den Anzug, Socken, Schuhe und die Krawatte. Er sieht nochmal auf die Uhr. 9:30, immer noch Zeit. Auf dem Küchentisch liegen die Dokumente für seine Bewerbungsmappe, die Zeugniskopien, ein Passfoto und der Lebenslauf. Er liest seinen Notizzettel. Mist, ich habe den Bewerbungsbrief vergessen. Aber vielleicht brauche ich den gar nicht. Ich gehe ja zu einem Bewerbungsgespräch. Jedenfalls ist es dafür jetzt zu spät. Gassan geht zur Bushaltestelle und fährt mit dem Bus zur U-Bahn. Mit der Linie U6 fährt er zur Parkstadt Nord. Es ist erst 10:30 und er geht noch ein bisschen spazieren. Dabei denkt er an die Tipps von Sven. Ich bin pünktlich, ich habe meine Unterlagen dabei, jedenfalls fast alle, und ich werde höflich sein. Also, los! 10:45 Uhr betritt er das Büro von der Firma Gastro Event. Die Sekretärin begrüßt ihn sehr freundlich. Er muss noch ein bisschen warten, aber pünktlich 11 Uhr kommt Herr Müller, der Personalchef. Das Gespräch ist sehr freundlich. Herr Müller liest die Bewerbungsunterlagen und stellt viele Fragen. Gassan ist ein bisschen aufgeregt, aber er kann alle Fragen beantworten. Gassan spricht 4 Sprachen und hat schon ein wenig Berufserfahrung. Darüber freut sich der Personalchef. Gassan arbeitet manchmal als Nachtportier in einem Hotel. Dann fragt Herr Müller, haben Sie denn schon einmal in einem Team gearbeitet? Ja klar, antwortet Gassan. Er denkt an den Tipp von Sven und sagt schnell, außerdem spiele ich Fußball. Herr Müller lacht. Nach 20 Minuten ist das Gespräch vorbei. Sie hören dann von uns, sagt der Personalchef am Schluss.